Kundgabe 8438. Empfangen am 14.03.1963. Warnung vor Verkehr mit der übersinnlichen Welt. In welchen Irrtum werdet ihr Menschen hineingezogen, wenn ihr euch nicht dagegen wehret? Doch ihr könnet euch dagegen wehren, denn ihr habt Verstand und ihr habt das Gebet. Was euch dargeboten wird an geistigem Gedankengut, dazu kann und muss euer Verstand Stellung nehmen. Und ihr müsstet euch mir im Gebet anvertrauen und meine Hilfe bei der Prüfung erbitten. Und wahrlich, ihr werdet den Irrtum erkennen als solchen und euch nicht von ihm gefangen nehmen lassen. Ich selbst leite die Wahrheit rein zur Erde, und ich suche sie überall hinzuleiten. Und wer sie in Besitz nimmt, der wird nun auch hell und klar erkennen, was nicht damit übereinstimmt, was als mein Wort direkt zur Erde strahlt. Wehret ihr euch nur ernstlich gegen jeglichen Irrtum, dann erkennet ihr ihn auch ganz sicher, weil ich das Wahrheitsverlangen eines Menschen bewerte als Verlangen nach mir selbst und mich ihm nicht versage, ihm also die reine Wahrheit nicht vorenthalte. Und ihr könnet auch dessen gewiss sein, dass Herz und Verstand sich dagegen wehren wird, unwahres Geistesgut anzunehmen. Denn die reine Wahrheit wird wie ein starker Lichtstrahl auch in die Finsternis hineinleuchten und alles aufdecken, was von meinem Gegner seinen Ausgang genommen hat. Dass nun in der Endzeit sein Wirken ständig stärker spürbar sein wird, indem er die Gedanken der Menschen zu verwirren sucht, das ist stets angekündigt worden und auch, dass die Finsternis immer dichter wird, je näher es dem Ende zugeht. Wo aber das Licht der Wahrheit aufblitzt, kann sich die Finsternis nicht halten. Und das heißt so viel, als dass immer die Menschen sich in der Wahrheit bewegen werden, die ich selbst belehre, und dass diese auch Aufklärung geben können, ob und wo sich Irrtum bei den Menschen festgesetzt hat und also auch die reine Wahrheit entgegengesetzt werden kann. Doch immer wieder muss gesagt werden, dass nur das reine Wahrheit ist und sein kann, was ich selbst, das heißt, der Vatergeist von Ewigkeit, dem Geistesfunken im Menschen mitteile, dass also nur durch Geistwirken die reine Wahrheit zur Erde gelangen kann, dass ihr aber nicht für die Wahrheit garantieren könnet, wenn sie auf anderem Wege gewonnen wurde, wenn also der Verstand ein Gedankengut geboren hat oder wenn ein übersinnlicher Verkehr mit der Geisterwelt angebahnt wurde, die immer bemüht ist, auf das Denken der Menschen einzuwirken, aber weder zur Belehrung noch zum Übermitteln reinster Wahrheit berechtigt und befähigt ist. Die Menschen glauben, alles Übersinnliche erfahren zu können, wenn sie sich nur in Verbindung setzen mit der übersinnlichen Welt, durch Gedanken oder ihren Willen. Aber sie rechnen nicht damit, dass diese Geisterwelt ganz unterschiedlich ist, dass sich alle Geistwesen kundgeben wollen, ganz gleich, ob sie von Licht erfüllt sind oder noch in der Dunkelheit wandeln. Und es fehlt den Menschen auf der Erde das Beurteilungsvermögen, um festzustellen, ob das ihnen zugeführte Geistesgut der Wahrheit entspricht. Aber sie nehmen es an, zumeist ungeprüft. Und der Irrtum findet so Eingang bei den Menschen, dass von einem Licht nicht gesprochen werden kann, vielmehr die Dunkelheit immer dichter wird. Das Verlangen nach Unterweisung aus dem geistigen Reich aber wird immer stärker, weil die Menschen sich nicht wohlfühlen in dem lichtlosen Zustand auf der Erde. Nur gehen sie nicht den rechten Weg. Sie wenden sich nicht an die ewige Wahrheit selbst. Sie stellen nicht die Verbindung her mit mir, der ich allein sie einführen kann und will, doch nicht zwangsweise einwirke auf die Menschen. Und also wird euch immer wieder der Gegner beherrschen, dem daran gelegen ist, dass die Finsternis erhalten bleibt und der darum auch das Licht von oben verlöschen will und diesem nun Blendlichter zur Seite stellt, die irritieren und auch den sanften Schein des Lichtes aus mir trüben sollen. Und da der Mensch selbst die letzte Entscheidung treffen muss, allen Ernstes die Wahrheit zu suchen und zu erbitten, so werde ich auch nicht meinem Gegner das Handwerk legen vor der Zeit. Denn der Mensch kann herausfinden aus dem Netz von Lüge und Irrtum, wenn er nur ernstlich nach der Wahrheit verlangt. Und ich werde auch jedem Menschen zu Hilfe kommen, der Aufschluss begehret, denn das ist mir wahrlich möglich, die zu schützen vor dem Einfluss meines Gegners, die guten Willens sind, die mich selbst anstreben und sich lösen wollen von der Gegenmacht, die sie bisher gefesselt hielt. Wer jedoch lau ist und alles abnimmt, was ihm geboten wird als Wahrheit, der hat auch seinen lichtlosen Zustand selbst verschuldet, und er wird schwerlich den rechten Weg finden, der zum Ziel führt. Dieser aber wird auch mit wenig Licht, wenn nicht gar ganz lichtlos, in das jenseitige Reich eingehen, wenn die Stunde des Abscheidens von dieser Erde gekommen ist. Denn ihr könnet alle zum Licht gelangen, wenn ihr es nur ernstlich wollet. Amen.